MDR Kultur. Hörspiel. Indem wir heute Abend an ein tragisches Ereignis vor 200 Jahren erinnern möchten, am 23. März 1819 erstach der radikale Burschenschaftler Karl Ludwig Sand den Schriftsteller und Dramatiker August Kotzebue. Sand nannte Kotzebue einen Landesverräter und einen Verführer der Jugend. Er begriff ihn als Feind der Burschenschaft und ihres Ringens um Deutschlands Einigung und Freiheit. Als Rechtfertigung seiner Tat führte Sand die Karlsbader Beschlüsse ins Feld. Die damaligen Konferenzen im August 1819 berieten über Maßnahmen zur Überwachung und Bekämpfung liberaler und nationaler Tendenzen in Deutschland der Zeit nach Napoleon. Das nun folgende Hörspiel von Helmut Beetz spielt in Wien des Jahres 1830 und setzt den Hofrat von Gentz ins Zentrum des Geschehens. Dieser trauert seinem einstigen Ruhm nach. Zudem bedrängen ihn Zeugen seiner Vergangenheit, Fürst Metternich, dem von Gentz selbstlos diente, der ermordete Dramendichter von Kotzebue und eben jener Mörder Karl Ludwig Sand, Student der Theologie aus Jena. Gentz selbst sieht sich dabei als der eigentliche Sieger über Napoleon und darüber hinaus als unsichtbarer Lenker der politischen Geschicke von Europa. Gentz oder Alles Paletti. Hörspiel von Helmut Beetz. Schon schön. Es ist Zeit, dass ich mich davon mache. Um 6 Uhr will ich im Theater sein. Mein Auftritt ist um 8 und ich muss mir nur eintanzen. Es soll ja alles tutti paletti gehen, wie wir vom Theater sagen. Es freut mich, wie ernst du deine Profession nimmst. Es freut mich. Du sollst dich meiner nicht schämen müssen. Noch einmal Pussy. Und dann lass mich anziehen. Denn so wie ich jetzt bin, kann er ja nicht unter die Leute. Die täten staunen, wenn ich ihnen sage, ich komme von Herrn von Gentz. Und dann ohne was arm. Ich wollte... Könntest noch bleiben, Falli. Wenn der Herr Hofrat erlauben, sage ich dem Kutscher, dass er auf mich wart, bis das Theater aus ist. Und er kutschiert mich dann wieder ins Weinhaus her zu dir. Ja. Ja, so machen wir. Sag ihm, dass er warten soll. Und ich warte auf dich. Wie schau ich aus? Wie steht mir das Kleid, was du mir geschenkt hast? Ach, wie ich dich liebe. Dass du schon fort musst. Auf die Nacht packen wir es noch einmal, Schatzl. Du bist so gut zu mir, lieber Gentz. Ich weiß es zu schätzen und ich werde nicht versäumen, mich deiner Gutheit allzeit wert zu zeigen. Küss mich, Fanny. Ich bin geschminkt, Herr Hofrat. Das Küssen geschieht heute Nacht, wenn ich wiederkomme. Dabei will ich dich küssen, dass ich deine Seele mit hinabtrinke. Bis dahin. Adieu, Pussy. Wie sie schreitet, wie sie sich bewegt, wie sie spricht. Was hab ich aus ihr gemacht? Dem kleinen, hübschen Nichts. Die Tage werden einem lang, wenn man raus ist aus allen Geschäften. Und die Abende sind lang. Und die einzige Verkürzung bringt meine Fanny. Das Alter hat wenig Kurzweil parat. Die wenigen Zerstreuungen sind voller Mühsal. Nichts in diesem Jahre 1830 ist mehr, wie es einmal war. Ich frag mich, ob er sich nicht übernehmen tut, der Hofrat. Er ist ein Mensch von 66 und Sie? Ganze 19 Jahre alt. Na, Ihre Jugend tut ihn heute verjüngen, Frau Bünkestiel. Ja, das könnte wahr sein, Herr Pauli, wenn ich sehe, wie Sie den jungen Madel nachschauen. Ja. Sie haben da auch so etwas in den Augen. Also trotzdem, was Sie bloß finden an den Herrn Hofrat, dieses Fräulein Fanny Elzler. Ich möchte ihn nicht geschenkt, den Herrn Gaines. Also schon diese odiose Nascherei, wo seine Passion ist. Auf alle Tische und Kommoden diese Glasglocken mit den eingemachten Früchten. Also was hab ich als Zugefrau nicht schon müssen wegbringen an Scherben und Aufwischen den Schaß, wenn er so ein Glucken hat abgeschmissen und die Sachen, die ich hab waschen müssen, weil's bekleckert waren, weil er schlürft und schmatzt, als wir er sah. Aber wenn diese Fahne sich gut führt und ordentlich tut, wird sie das Weinhaus erben eines Tages. Na, das ist ein stattliches Anwesen. Und dann hat sie was für ihre alten Tag, wenn's vorbei ist mit ihrer Karriere als Ballerina. Tja, nicht geschenkt, den Herrn Hofrat. Sie macht keine Karriere mehr vor Ihnen, Frau Bünkestiel, die halten zu Gnaden. Ich habe ein Auskommen. Das ist Karriere genug für unseresgleichen. Ja, wie man es nimmt. Aber wissen möchte ich bloß, was er macht da oben, wenn das Fräulein Fanny nicht bei ihm ist und sie ihre Aufhupferl nicht machen können. Was er macht, das kann ich Ihnen sagen. Er wirft die Gläser mit den eingemachten Früchten auf den Boden und ruft nach mir, dass ich ihn aufwisch. Den Schaß. Hat denn die Frau Bünkestiel meine eingemachten Früchte auch richtig an ihre Plätze gestellt? Gestern fehlten sie an zwei Stellen und ich musste garnisch reklamieren. Grillparzer nennt mich einen Sybariten wegen meiner Passion fürs Naschen. Auch wohl wegen meiner Weibergeschichten. Grillparzer kann mich nicht leiden, was auf Gegenseitigkeit beruht. Mich kotzen dich da an. Lieber ein Sybarit, denn ein masturbierender Hofdichter. Der Grillparzer. Seit 10 Jahren verlobt mit dem Fräulein Katharina Fröhlich und die Gute ist noch in ihrem Stande, sagt man. Und es kümmert mich das Gerede vom Grillparzer. Und was kümmert mich jegliches Gerede über mich? Ob der Dichter Nestroy nun sagt, der Gens lebt mit seinen Visionen, welche Hirngespinste sind, sollen sie sich doch die Mäuler zerreißen über mich. Wer bin ich denn? Der Kongress der Heiligen Allianz zu Aachen hat mir eingebracht 2 große Orden, mehrere reich mit Diamanten besetzte Dosen. Von Russland, Frankreich und Preußen je 800 Dukaten. Von England 700 Pfund. Von Wilhelm von Bentheim 1000 Dukaten. Von Herrn Rothschild 1000 Dukaten. Und noch einmal 800. Von Baden 6000 Gulden. Hier hatte ich die Wahl zwischen dem Großkreuz des Zähringer Ordens und dem Geld. Und man nahm mich das Geld. Ich schwelgte in der Fülle des Glücks, der Ehren und des Lebensgenusses. Aber wo ist der Ruhm? Wer weiß heute noch, wer ich bin? 10 Jahre danach, nach Wiener Kongress und Karlsbader Beschlüssen. Ich habe Europa von der Revolution befreit. Weiß das noch einer? Das Scheitern der Revolution würde ich für einen der härtesten Unfälle halten, die je das menschliche Geschlecht betroffen haben. Sie ist der erste praktische Triumph der Philosophie, das erste Beispiel einer Regierungsform, die auf Prinzipien und auf ein zusammenhängendes, konsequentes System gegründet wird. Es war im Jahre 1790, da ich dies sagte, und ich war 26, lieber Herr von Kotzebue. Keiner will Ihnen daraus einen Strick drehen, Herr von Gens. Die Sache gehört zu den Jugendtorheiten, auf die ein jeder sein Recht hat. Sie haben sich ja auch nicht mit einem Dolch auf den Weg gemacht und haben zum Exempel Ihren König umgebracht, weil Sie ihn für einen Gegner von Revolutionen halten mussten. Nein, das habe ich allerdings nicht. Na, sehen Sie, so kommt alles wieder ins Lot. Keiner kann Ihnen was am Zeuge flicken und der Herr Staatskanzler, der Fürst Metternich, der wusste genau, was er an Ihnen hatte. Ich höre, mein lieber Gens, dass zu Mannheim ein gewisser Kotzebue von einem gewissen Sand per Dolchstich vom Leben zum Tode gebracht worden ist? Bei diesem von Kotzebue handelt es sich um den Dichter und Schriftsteller August von Kotzebue, einen Verfasser von Zeitschriftenartikeln und von 211 Theaterstücken, welche allenthalben dem PP-Publikum sehr gefielen. 211? Und dann ein Dolchstoß und aus ist mit der ganzen Herrlichkeit. Ja, so ist das Leben, mein lieber Hofrat. Wie durchlaucht meinen. Der P.P. Sand, mit Vornamen Karl Ludwig geheißen, ist ein in Jena eingeschriebener Student. Student? Ei, ei. Der Theologie. Der Theologie. Und wird ein Mörder. Was ist das für eine seltsame Konfession? Dieser Sand war vom Wahn der Burschenschaft befallen. Freiheit, Ehre, Vaterland, durchlaucht sind informiert. Na, ich bitte Sie, lieber Hofrat. Jena, das ist doch im... Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach. Gelegen, genau. Und ich hab doch, wann ich mich recht entsinne, ich hab dem Großherzog... Karl August. Höchst demselben habe ich in einem Briefe mitgeteilt, dass ich, Fürst Metternich, der Meinung sei, er mache aus seinem kleinen Lande eine Heimstätte des Jakobinertums. Und das war unterm 7. November 1817. Und bezog sich auf die dortige Verfassung vom 5. Mai 1816, Herr Staatskanzler. Welche die Rede- und Pressefreiheit garantiert. Doch was war der Erfolg meines Briefes? Dass auf dem Burschenschaftstag in Jena vom 10. bis 19. Oktober 1818 die Allgemeine Deutsche Burschenschaft gegründet werden durfte. So ist es, lieber Gens. So ist es. Und das ist eine riesenhafte Schweinerei. Wie soll man denn je Ruhe in die Sache bringen, wenn man die Unruhestifter in ihrem Tun derart unterstützt sieht? Was wird denn aus Unruhe? Was wird daraus, Gens? Mord. Nun frage ich, der Staatskanzler Metternich, Sie, Herrn Hofrat Gens, was ist mit Ihrer Polizei? Pardon. Ihre Geheime, die vielgerühmte. Wo war sie, als der Mörder seinen Dolch zückte? Wo sie war? Das ist meine Frage, lieber Gens. Mannheim ist im Badischen gelegen, Jena im Thüringischen und dazwischen liegen 40 preußische Meilen. Und wo war Ihre Polizei auf diesen 40 Meilen? Ich denke, Sie sind allgegenwärtig, Ihre tüchtigen, unauffälligen, aber da kann ein Mörder seelenruhig den Dolch gegen einen Dichter heben, ohne dass ihm einer von Ihren Männern in den Arm fällt. Ich frag mich, doch, das werden Sie erlauben, bester Gens, was denn geschehen wäre, wenn dieser Sand nun auf die Idee gekommen wäre, ein paar Schritt zuzulegen, lieber Hofrat, und er sich auf den Weg hierher nach Wien gemacht hätte. Hierher? In mein Palais? Den Dolch im Gewande? Das sind Fragen der Sicherheit, welche man nicht auf die leichte Schulter nehmen darf. Gestatten Schmädige, Herr Hofrat. Richard Schmädige, geboren im Thüringischen, in dem kleinen Dorf Pfiffelbach bei Apolda. Tätig bin ich im Stützpunkt Jena, der tüchtigen, unauffälligen im Großherzogtum Sachsen-Weimar Eisenach. Ja. Was den Studenten Sand angeht, mit ihrer gütigen Erlaubnis, so stand ihr selber bei uns schon seit längerem unter Observation, da ihr als Teilnehmer des Wartburgfestes der Burschenschaften anno 1817 automatisch auf unsere Liste gekommen war. Den Sand habe ich bei seinem Herumzötteln auf Schritt und Tritt, also wahrhaftig. Das war nämlich ein Rumtreiber, wenn er Hofrat wissen, wann der bloß studiert hat. Aber die Kerle haben ja alles andere im Kopf, bloß nicht das, was sie sollen. Ja, am 9. März ist er fortgemacht, nach Erfurt nieder. Und da habe ich ihm natürlich nicht hinterherlaufen können. Ich werde doch in Jena gebraucht. Außerdem ist Erfurt preußisch, gell? Ich habe mir gedacht, die in Erfurt werden ihn schon übernehmen. Die haben ja auch ihre Leute. Aber dann ist er ja wohl weitergemacht. Wo hat er diesen Kotzebue umgebracht? In Mannheim, ne? Das ist in Baden. Ehe er bis dahin kam, musste er noch durchs Hessische und durchs Nassauische und noch einmal durchs Hessische. Also ich kenne mich aus. In dem Punkt macht mir keiner was vor. Also, ich möchte mal so sagen, Herr Hofrat. Wenn einer auf so eine Tour geht, dann muss er ja mal verloren gehen. So viele verschiedene Hoheitsgebiete, so viele unterschiedliche Zuständigkeiten. Es gibt da nur eine Lösung. Jeder, auf den wir ein wachsames Auge haben, bekommt seinen persönlichen Observanten mit, mit dem er sozusagen bis nach Buxtehude oder zum Arsch der Welt oder, entschuldige, Hofrat, ich bin eben ein einfacher Mann, stamme aus Pfiffelbach bei Apolda. Also, die Lösung, Herr Hofrat. Personengebundene Observanten mit grenzüberschreitender Befugnis. Und der Observant wäre erst frei für neue Aufgaben nach Liquidierung des von ihm Observierten. Also wenn der Observierte absolviert ist. Ich entschuldige nur den kleinen Scherz. Wir Thüringer machen eben gerne mal einen Witz. Also, nach meinem Plan täten wir dafür natürlich noch mehr Leute brauchen. Bei den tüchtigen Unauffälligen. Die Einsatzstärke der tüchtigen Unauffälligen müsste sich an der Zahl der Verdächtigen ausrichten. Im Verhältnis 1:1. Dazu kämen dann auch die Brieföffner, also die tüchtigen Unauffälligen, die den Postverkehr überwachen. Es müsste also im Grunde, ich fasse mich mal zusammen, mehr tüchtige Unauffällige geben als, wie soll ich die anderen nennen, die Observierten. Es gibt überhaupt nur noch zwei Arten von Menschen. Bewacher und Bewachte. Nun, das ist einfach, das versteht jeder. Und da früher oder später der eine oder andere Bewachte der Liquidation verfällt, wird die Zahl der zu Bewachenden immer kleiner und wird eines Tages die Größe Null haben. Dann werden die Bewacher alleine auf der Welt sein und dann kann nichts mehr passieren. Nun, dann ist alles gut. Dann können wir Thüringer in aller Ruhe unseren herrlichen Kuchen essen. Das ist meine Vision. Ja, auch so einer aus Pfiffelbach bei Apolda hat Visionen. Der Erfinder des grenzüberschreitenden Observantismus als Beglücker der Menschheit sitzt eines Tages bescheiden in seinem Pfiffelbach und isst seinen Kuchen. Ich danke Ihnen, Herr Schmädicke. Und nun kommen wir zu Saalfrank. Mit Ihrer gütigen Erlaubnis, Schulrektor, zurzeit tätig zu Regensburg. Herr Hofrat, ich war Lehrer am Gymnasium zu Hof, als der unglückselige Karl Ludwig Sand von Wunsiedel herüberkommend in meine Hände geriet. Sand stammte aus Wunsiedel, welches wunderhübsch an den Abhängen des Fichtelgebirges gelegen. Das Gebirgsvolk hat, wie ich auch in einigen gedruckten Abhandlungen dargelegt habe, einfache, liebenswürdig derbe Sitten, ein schlichtes, kräftiges Wesen und eine große Frömmigkeit. Das Naturell seiner Landsleute hat der Unglückselige, hat Karl Ludwig Sand wohl in seiner ganzen Fülle empfangen. Er war tief ernst und von großer Religiosität erfüllt. Der Sand hatte zunächst Unterricht am Lyzeum zu Wunsiedel, kam dann nach Hof zu mir in die Mache und ging mit mir dann nach meiner Versetzung nach Regensburg, wo ich aber kein Rektor mehr war. Dieser Stuhl blieb mir in Regensburg, durch die Ranküne meiner Oberen versagt, man wollte mich nicht hochkommen lassen. Ich war nur noch Lehrer, bin aber in meinem Herzen stets Rektor geblieben. Sand war damals ein hoffnungsvoller Jüngling, dessen schlimme Tat ich heute aufs Tiefste verabscheue. Kann man es so sagen? Ich bin bestrebt, die Wurzeln bloßzulegen. Sehen Sie, Wunsiedel ist ein so schönes Fleckchen Erde, dass man sich doch fragen muss, wie kann einer, der aus Wunsiedel kömmt, zum Mörder werden? Andere sind es doch auch nicht, wie zum Beispiel der Herr Johann Paul Friedrich Richter, der sich zwar Jean-Paul nennt, aber doch ein großer deutscher Dichter geworden ist, einer der edelsten Gestalten an unserem Dichterhimmel. Da kommen nun zwei aus so einem kleinen Nest wie Wunsiedel, und dann ist da plötzlich nicht die geringste geistige Verwandtschaft. Das kann doch nicht sein. Das sieht ja aus wie böswillige Ignoranz. Ja, aber so was sieht einem Mörder ähnlich. Es hat so kommen müssen mit ihm. Herr Hofrat, das Übel muss an der Wurzel gepackt werden. Wissen Sie, wo die Verderber sitzen? An den Universitäten? Dort hocken sie, die großkatzigen Herren, die auf unser einen höhnisch herablächeln und dafür sorgen, dass unser eins nicht hoch kommt. Wir sind ihnen eine Last mit unserem bewahrenden Geist. Glauben Sie mir, Herr Hofrat, bevor die da nicht weg sind von ihren Kathedern. Ich sag nichts weiter. Ich bin kein Denunziant. Sie sind samt und sonders dabei gewesen bei diesem schändlichen Wartburgfest. Die Herren Professoren, Sie haben da die Anführer gemacht. Den Zopf, den Schnürleib und den Korporalstock haben Sie ins Feuer geworfen. Dinge, welche den Untertanen teuer sind, Herr Hofrat. Bei denen ist der arme Sand in die Leere gegangen und durch Sie ist aus dem Lamm ein reißender Wolf geworden. Weg mit denen, die ihn auf dem Gewissen haben. Ihre Plätze müssen frei werden für solche wie unser einen. Können Sie das verwenden? Ihre Ausführungen sind der Sache sehr dienlich, Herr Saalfrank. Und Ihnen vielleicht auch. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Kommen wir zur Sache, Herr Sand. Sie haben zu Mannheim am 23. März des Jahres 1819 den Schriftsteller und kaiserlich-russischen Staatsrat August von Kotzebue durch mehrere Dolchstiche vom Leben zum Tode gebracht. Es war am Nachmittag gegen fünf und es waren mehrere Stiche, wie Sie sehr richtig sagen. Ich hatte mir seit längerem schon vorgesetzt, ihn umzubringen oder besser gesagt, ein Urteil an ihm zu vollstrecken. Ein Urteil? Wer hatte es gefällt, Herr Sand? Ich? Sie standen also nicht unter dem verderblichen Einflusse der Studentenbewegung? Dieser Herr Kotzebue hat durch seine Schriften mein Leben verbittert und das in einer Art, dass ich mir mehr als einmal von ihm körperlich getötet vorkam. Sie folgten nicht dem Wahne der Burschenschaft. Kotzebue hat das Vaterland verspottet und verraten. Er hatte einen großen Anhang und einen großen Erfolg. Er musste weg. Sie haben einen weiten Weg auf sich genommen, um die Tat ausführen zu können. Um das Urteil zu vollstrecken. Im Namen der Burschenschaft. Ich habe dies nicht gern getan. Ich bin kein Mörder aus Passion. Aber es fand sich kein anderer. Und so musste ich's tun. Sie haben von Jena den Weg über Erfurt, Frankfurt und Darmstadt genommen. Der Weg konnte mir nicht lang genug sein, denn ich hatte Furcht vor meiner Tat. Ich verhielt des Öfteren meinen Schritt und legte lange Pausen ein, und ich wäre nicht bös gewesen, hätte ein Polizeiagent meine Absichten entdeckt und mich in Verwahrung genommen. Es fällt mir schwer, Ihnen zu glauben. Bei Gott, ich wollte, es hätte sich ein unüberwindliches Hindernis mir entgegengestellt. Aber es war wie verhext. Ich konnte meinen Weg gehen. Welchen Weg? Den Weg, den mir eine heilige Pflicht aufgetragen hatte. Ich habe mir die Sache, weiß Gott, nicht leicht gemacht. Wissen Sie, lieber Hofrat Genz, ich stelle mir oft die Frage, warum dieser Sand? Und warum ausgerechnet mich, den Kotzebue? Warum nicht zum Beispiel den Goethe? Der saß in Weimar. Und von Jena aus, wo der Sand zu Hause war, hätte sich die Sache in einem Tag erledigen lassen. Nicht, dass ich was gegen den Herrn Goethe hätte. Ich habe ihn immer gelten lassen. Wohingegen er gelegentlich sehr abfällig über mich gesprochen hat. Aber das ist wohl mehr der Neid gewesen. Weil ich Erfolg hatte und er mit seinen Stücken nicht einmal sein eigenes Theater vollkriegte. Von den anderen gar nicht zu reden. Sein Iphigenie lag 13 Jahre auf den Tischen der Theaterdirektoren herum, ehe sich mal einer erbarmte, das Ding herauszubringen. Was hat der Goethe nicht alles für Posten angenommen, nur um sich selbst fördern zu können? Bis in die höchsten Staatsämter hat er sich hochgewühlt. Und mit welchem Erfolg? Dass er dann doch meine Stücke spielen musste, wenn er sein Theater voll haben wollte. Und er hat sie auch noch selbst in Szene setzen müssen. Das hat er übrigens ganz hübsch gemacht und recht niedlich. Ich glaube, er war auf Geld von Neid, dass diese Sachen nicht von ihm selbst waren. Im Grunde hat er wohl dichten können in meiner Art. Herr Genz, unter uns, der Goethe ist ein Arsch. Und so einer lebt noch und ich muss sterben. Warum ich und nicht er? Hat denn der Sand, haben er und seine Hintermänner... Es gibt da Hintermänner, Herr Genz. Davon gehe ich aus, Herr von Kotzebue. Aber haben die denn nie was von Goethes Loblied auf Napoleon gehört? Diese Hintermänner mit ihrem Antinapoleonismus? Die sollten ihm das haben durchgehen lassen, was Tausende verwirrten, löst der eine, worüber trüb Jahrhunderte gesonnen, er übersieht's. Im hellsten Geisteslicht. Das Kleinliche ist alles weggeronnen. Nur Meer und Erde haben hier Gewicht. Der alles wollen kann, will auch den Frieden. Also ich würde mich genieren, so zu dichten. Alles haben sie ihm durchgehen lassen, die Herren Studiosi, die Herren Burschenschafter. Dass er immer den Aristokraten gemähmt und mit dem Volk nichts am Hut hatte. Dass er von den Freiheitskriegen keine Notiz genommen. Aber nein, mich knöpfen sie sich vor. Weil man sie, Herr von Kotzebue, für einen Spötter, Verspötter, Sarkast, Pasquillant, Verführer der Jugend und einen Spion im Dienste des russischen Zaren hielt. Ach, dass ich nicht lache. Russischer Spion. In meinem Bericht nach St. Petersburg stand nichts anderes, als was hier in jeder Zeitung zu lesen war. Und dass ich mich über das Turnwesen des Herrn Jahn mokierte und dieses obskure Wartburgfest mit beißender Ironie beschrieb. Ich bin nun mal einer, den es an den Schreibsekretär zwingt, weil er was zu Papier bringen muss, und sei es um 3 in der Nacht. Ich spreche darüber im Präsens. Dabei wäre das Präteritum angezeigt. Denn dies ist alles vorbei. Ich bin tot. Und Goethe lebt. Sie wollen etwas sagen, Herr Studiosus? Bitte, bitte. Der Gott der Eisen wachsen ließ. Der wollte keine Knechte. Drum gab er Säbel, Schwert und Spieß dem Mann in seine Rechte. Kernige Sprüche, Herr Sand, wirklich kernig. Von diesem Ernst Moritz Arndt, wenn ich nicht irre. Jedoch Ihre studentische Bewegung sollte sich merken, was ein Dichter wie Grillparzer dazu sagt. Diese Arndts und Jahns seien vortrefflich, solange es gelte, Mauern umzuwerfen. Aber wenn das geschehen sei, stünden sie nur überall im Wege. Ich kann den Herrn Grillparzer zwar nicht leiden, wie Sie vielleicht wissen, aber wo er recht hat, hat er recht. Sehen Sie, Herr Studiosus, in der Ablehnung dieses Napoleon waren wir uns doch auch einig, Sie und ich. Der Gedanke, dass er weg musste, war ein gemeinsamer. Wir haben sogar eine antinapoleonische Koalition gebildet. Nun ist er fort, dieser Herr Napoleon Bonaparte, der gemeinsame Feind, liegt zerschmettert am Boden. Und nun trennen sich die Wege der Alliierten. Der Vorrat an Gemeinsamkeit ist aufgebraucht. Dieser Wahrheit müssen wir ins Auge sehen und unsere Konsequenzen ziehen. Wir haben dies mit dem Wiener Kongress getan und die Dinge wieder in Ordnung gebracht. Wir haben Europa in ganz gehöriger Weise in Ordnung gebracht. Und ich nehme für mich in Anspruch, der Spiritus Rector gewesen zu sein. Wissen Sie, worin das Glück Europas läge? In einer Weltmonarchie unter Habsburgs Führung. Was haben Sie dagegen zu setzen? Ihren bewaffneten Jakobinismus etwa, Herr Sand? Es geht ein Gespenst um in Europa. Dieses gottverdammte Konstitutionswesen, ich hätte es am liebsten schon in Frankreich zerstört gesehen. Und deshalb haben wir diese heilige Allianz der Großmächte Russland, England, Österreich und Preußen gegründet, um gemeinsam jede revolutionäre Umwälzung abzuwehren. Und was haben Leute wie Sie getan? Patriotische Verbindungen gegründet, Burschenschaften und eine unsägliche Turnbewegung ins Leben gerufen mit diesem Herrn Jahn an der Spitze. Ihr habt die Pressefreiheit in übler Weise missbraucht und euch nicht entblödet, exorbitante Forderungen zu erheben. Die einheitliche deutsche Republik, die Volkssouveränität, die Gleichheit aller Bürger, eine Nationalmiliz, Verfassungen, Abschaffung aller Adelsprivilegien unter Leibeigenschaft, Rede- und Pressefreiheit, Justizreformen. Herr Sand, sagen Sie selbst, ist das nicht in höchstem Maße lächerlich? Die wahre Prosperität gedeiht nur in einer gut funktionierenden Hierarchie. Und weil das so ist, mussten wir etwas gegen euch unternehmen. Auf dem Kongress der Heiligen Allianz in Aachen anno 1818 hat Fürst Metternich daher energische Maßnahmen zur Liquidierung eurer unheilvollen Opposition gefordert. Aber es ist ihm leider nicht gelungen, diese Beschlüsse durchzusetzen. Die Karre schien verfahren, unsere Karre, Herr Sand. Da jedoch traten Sie in die Geschichte ein. Da traten Sie auf den historischen Plan. Da schlug Ihre große Stunde. Sie zückten den Dolch gegen diesen Herrn von Kotzebue, der eine völlig unbedeutende Figur auf dem Welttheater ist. Aber Sie hatten ihn sich auserwählt für Ihren Terrorakt und damit mir die Instrumente in die Hand gegeben. Und nun ging das wie es Brezelbacken. Im März haben Sie diesen Herrn erstochen, hingerichtet, an ihm ein Urteil vollstreckt, weil er das Vaterland verraten und verspottet hat. Ich bin kein Mörder aus Passion. Geschenkt, Herr Sand, geschenkt. Im März jedenfalls haben Sie ihn... Am 23. in Mannheim, am Nachmittag um 5. Ich weiß es noch wie heute. Es fand sich kein anderer, und so musste ich es tun. Also, im März der Dolchstoß... Und im August des gleichen Jahres folgten schon die Karlsbader Beschlüsse. Und die kennen Sie ja wohl auswendig. Verbot aller studentischen Verbindungen, Entlassung der oppositionellen Professoren, Überwachung der Universitäten, Zensur von Zeitungen, Zeitschriften und Büchern, Untersuchungskommissionen zur Aufdeckung und Verfolgung oppositioneller Bestrebungen, Interventionsmöglichkeit gegen Bewegungen und Staaten, welche die Bundespflichten nicht erfüllen. Brav, sehr, sehr brav gelernt. Und wissen Sie auch, wer der geistige Vater der Karlsbader Beschlüsse ist? Ich, Herr Sand, wenn dafür auch mein Staatskanzler, der Fürst Metternich, den Ruhm einheimst. Ich genieße den stillen Ruhm des Referenten, der stets die eigentliche Arbeit macht. Ich bleibe der Mann im Hintergrund, die graue Eminenz. Und bin doch der wahre Sieger über Napoleon und über die deutsche Studentenbewegung. Ich bin der Sieger. Scheiße! Frau Pünkösdi! Ihre Meinung zur Revolution, liebe Frau Pünkösdi. Es wäre interessant, die zu erfahren. Sie sind es doch und ihresgleichen, in deren Namen sie geschehen, diese Revolutionen. Ich habe einmal gesagt, dabei gewagt, mich auf die französische Revolution zu beziehen, es sei an der Zeit, dass die Menschheit aus einem langen Schlaf erwache. Der Mensch sei seiner Natur nach frei und daraus ergebe sich das Recht, es auch praktisch zu bleiben. Aber dann fing diese Revolution an, Angst und Schrecken zu verbreiten. Die Verwüstungen, welche sie anrichtete, ließen ihre hohen und edlen Ziele als Hirngespinste erscheinen. Frankreich, dieser enthusiastische Despotismus des Volkes über sich selbst, dieser Parteidespotismus, diese starre Herrschaft des Staates über alle und jeden, diese Entartung einer Idee, diese Perversion der errungenen Macht. Ich will Ihnen was sagen, Frau Pünkösdi. Die Träger dieses Parteidespotismus kamen aus dem Volk. Und darum konnte er viel tiefer ins Leben eingreifen als die alten Mächte, diese Könige mit ihrer Polizei und ihrer Armee. Die Religion ist die Grundlage der bürgerlichen Gesellschaft. Sie allein ist die Quelle allen Segens und allen Trostes. Der Protestantismus aber hat die Sinne verwirrt. Es war eine historische Notwendigkeit, alle diese ewigen Unruhestifter, die Professoren, Luden, Okenvollen und wie sie sonst noch heißen mögen, und diesen unsäglichen Jahn mit seiner vaterländischen Turnerei, und all die wildgeborenen Burschenschafter und die Herren Zeitungsschreiber, diese elende Journaille, in deren Köpfen die Revolution noch immer ihr Unwesen trieb. Es war eine Notwendigkeit, eine dringende Notwendigkeit, diese ganze Mannschaft unschädlich zu machen. Und das im Namen eines nach Glück und Segen strebenden Europa, für welches eine goldene Zukunft ins Haus steht. Ein nach Glück und Segen verlangendes Europa, welches eine heilige Allianz darstellt. Der allgemeine Wohlstand hat anzubrechen, zu welchem jeder Zugang hat. Jeder, der sich nur ein bisschen die entsprechende Mühe gibt, welche zur Erlangung derselben nötig ist. Bei aller löblichen Chancengleichheit, jeder ist seines Glückes Schmied. Da gibt es keine Präferenzen. Nicht nur die Starken, auch die Schwachen sollen des Glückes und des Segens teilhaftig werden. Wobei die Schwachen der Hilfe der Starken bedürfen. Wer brav ist und ordentlich für seinen Wohlstand sorgt, der braucht keinen Umsturz. Der verabscheut ihn und sorgt dafür, dass Ruhe und Frieden ist. Ruhe und Frieden braucht es. Und dafür sind die Beschlüsse von Karlsbad gemacht. Ein jeder soll allein für die Mehrung seines Wohlstands tätig sein. Und wer sich darauf einlässt, hat keine Zeit mehr für das Schmieden von Umsturzplänen. Für die Revolution arbeiten nur die, die für richtige Arbeit zu faul sind. Der kleinste Schritt auf dem Wege zum Wohlstand macht schon glücklich und lässt die Zufriedenheit wachsen. Dafür habe ich meine Aide-Memoirs geschrieben, diplomatische Strategien entwickelt und manche Intrige gesponnen. Nur das eine Ziel im Auge, das glückliche und zufriedene Europa. Ich habe Europa gegen seinen Hauptfeind zusammengeschmiedet. Mochten sich Blücher und Wellington den heutigen Ruhm des Sieges teilen, der Sieger von morgen war jedoch ich. Denn ich hatte mit meinem Sieg über Napoleon den Weg geebnet für die europäische Idee unter Habsburgs mächtiger Hand. Habsburg besaß die Instrumente, den großen europäischen Gedanken in die Tat umzusetzen. Habsburg hatte beispielsweise eine tüchtige geheime Polizei, welche immer und überall. Und so war es an der Zeit zu verkünden, dass für Europa das goldene Zeitalter anbrechen könne. Die Spuren mussten schnell verwischt werden, so als habe es diesen revolutionären Spuk nie gegeben. Dieser Spuk, welcher die Menschheit einen kurzen Augenblick hatte verwirren können, dass sie schon daran zu glauben begann, hier eine Lösung für alle ihre Fragen zu finden. Nun haben wir alles wieder fest im Griff und können und dürfen jetzt nicht nachlassen, die Zufriedenheit zielstrebig zu schüren, auf Teufel komm raus anzuheizen, meinetwegen auch mit Worten wie Freiheit und Wohlstand und Demokratie und Europa. Worte kosten schließlich nichts. Sind Sie noch da, Frau Pünkerski? Waren Sie überhaupt da? Sie müssen schon mit mir vorlieb nehmen. Glauben Sie doch bloß nicht, mein lieber Sand, dass unsere berühmte Geheimpolizei nicht bei Zeiten Wind von der Sache hatte. Die tüchtigen Unauffälligen folgten jedem ihrer Schritte. Kein Sperling fiel vom Dach ohne Wissen unserer tüchtigen Unauffälligen. Dafür sind sie ja da, und zwar flächendeckend, wenn Ihnen das etwas sagt. Glauben Sie denn, wir hätten das Geld zum Fenster hinausgeworfen? Nein, die tüchtigen Unauffälligen sind ihr Geld wert. Ihre Arbeit ist TP, Tutti Paletti, wie es beim Theater heißt. Ich hätte in jedem Augenblick zuschlagen können. Und warum habe ich das nicht? Kommen Sie selber darauf. Denken Sie nach, Herr Sand. Und antworten Sie mir wahrheitsgemäß, denn dies ist ein Verhör. Sie wollten, dass ich... Ja, ich wollte, dass Sie... Sie wollten, dass ich den Kotzebue, das Schwein... Genau, Sie sollten das Schwein schlachten, damit ich dann Sie und Ihresgleichen in die Wurst hacken konnte. Doch solche wie meine Aufwartefrau und mein Kutscher werden das nie begreifen. Gott sei Dank. Was haben Sie denn da? Herr Pauli. Die Kronenzeitung, wenn's recht ist. Frau Pinkesti. Was machen Sie mit der Kronenzeitung? Ich tue sie lesen. Was sonst? Ich lese keine Zeitung. Ihre Sache, Frau Pinkesti. Was geschieht im Bezirk, erfahre ich, wenn ich zum Einkaufen gehe auf den Markt. Man gibt noch mehr auf der Welt, als wie nur den Bezirk. Das ist noch nicht genau erwiesen. Na, zum Beispiel ist dein Hund entlaufen in so und so einem Bezirk. Dann muss es den wohl geben. Ja, den Hund vielleicht. In Frankreich haben sie dieser Tag eine Revolution gehabt. Also gehen Sie mal mit den Revolutionen nach sowas, dreh ich mich doch gar nicht um. Karl X. hat abgedankt. Die Bourbonen haben keinen Thron nicht mehr. Da müssen sie sich noch was anderen umschauen. Unseren können sie nicht haben. Wir haben schon einen Kaiser und den tun wir behalten. Der Herzog von Orleans hat als Louis Philipp den Thron bestiegen. Also haben sie doch schon wieder einen. Dann ist doch alles tutti paletti. Wollen Sie einen Kugelhupf, Herr Pauli? Ihre Kugelhupf sind einwandfrei. Keine Frage. Das müssen Sie zugeben, Herr Pauli. Gute Kugelhupf sind besser wie Revolutionen. Trotzdem, ich lese gern von Sachen, die wo passieren. Na, was hat uns eins ansonsten? Ein Gurihupf. Und Milchkaffee. Ja, das trifft's. Guten Abend. Mein Name ist Karl Ludwig Sand, Student der Theologie an der Universität zu Jena. Habt ihr Ehre. Habt ihr Ehre. Ich habe zu Mannheim am 23. März des Jahres 1819 den Schriftsteller und kaiserlich-russischen Staatsrat August von Kotzebue hingerichtet, in Vollzug eines von mir gefällten Urteils. Wollen Sie einen Gugelhof werfen, Sand? Bessere kriegen es keine als die von Frau Pünkersti. Ich habe zum Behufe meiner Tat eine recht beschwerliche Reise auf mich genommen und wurde nach Ausführung der Tat respektive nach Vollstreckung des von mir ergangenen Urteils von der Polizei ergriffen, welcher ich keinerlei Widerstand entgegensetzte. Ich war geständig und erklärte mich für schuldig. Ich wurde am 29. Mai des Jahres 1820 mit dem Schwert vom Leben zum Tode gebracht. Also ich will Ihnen was sagen, Herr Pali. An die Fanfani was Besseres fängt, dann ist der Hofrat angeschmiert. Ja, das Fräulein Fanny tut ihm dann was scheißen. Ich habe nie die Berechtigung des gegen mich ergangenen Urteils angezweifelt. Im juristischen Sinne war ich ein Mörder. Im politischen aber ein Held. Ich hatte Deutschland von einem seiner schlimmsten reaktionären Brunnenvergifter befreit. Also wenn die Sache mit dem Gastspiel Paletti geht, armer Herr Hofrat. Na, ja, wie ich gesagt habe, die tut ihm dann was scheißen. Ja, kann einem schon leid tun, der Herr Hofrat. Ach was, das Mädel muss sehen, was bleibt. So einen Alten kann man nur auf Abriss nehmen. Ich habe diese Tat getan und ich stehe zu ihr. Sie hat aber immer gesagt, der Herr Hofrat ist sehr gut zu ihr. Na, das wird noch fehlen, dass so ein Alter sich nicht gut aufführt. So einer und mit so einem Mädel im Bett das Gnadenbrot frisst. Der Kotzebub musste weg und es ist ein Segen, dass er hin ist. Aber nun, meine Herrschaften, dämmert mir die Erkenntnis, dass ich meinen Dolch gegen einen anderen hätte richten müssen. Gegen einen, der auf der Liste der zu liquidierenden Rückschrittler ganz oben steht. Ein Mann, dem Europa den Starrkrampf der Restauration verdankt. Das Koma der Stagnation. Ich meine, Herrn Friedrich von Gentz, den ich hiermit zum Tode verurteile. Was ist denn nun mit dem Gugelhupf, Herr von Sand? Sie sollten in Ehrenwort der Frau Pünkersti nicht abschlagen. Also, da frage ich nicht mehr lang, gegessen wird. Ah? Hören Sie gut zu, Sand. Ich sage Ihnen jetzt was und Sie werden vielleicht ein wenig staunen über das, was ich Ihnen sage, Sand. Also, hören Sie gut zu. Sie, Sand, hat es in Wirklichkeit gar nicht gegeben. Ich habe sie erfunden. Zu einem höheren Zwecke. Ich brauchte sie und so sind sie auf mein Geheiß in die Geschichte eingetreten. Was sagen Sie dazu? Aber was sollen Sie schon dazu sagen? Sie haben, wie ich es sehe, eine recht professionelle Einstellung zu Ihrer politischen Mission, wenn auch in manchen Punkten noch eine fast rührende Amateurhaftigkeit festzustellen ist, was Ihrem Fanatismus allerdings einen jünglingshaften Charme verleiht. Sagen Sie nichts. Es ist alles in der Ordnung. Sie sind ein Profi. Und als ein solcher werden Sie solche Eröffnungen, wie ich sie Ihnen soeben machte, nicht aus der Bahn werfen. Gehen Sie weiter Ihren Weg. Warum haben Sie denn die Fräulein Fanny nicht abgeholt nach der Vorstellung, Herr Pauli? Fräulein Fanny, lass dich entschuldigen, Herr Hofrat, mit einem schönen Gruß. Aber Sie muss schauen, dass mit Ihrer Karriere alles tutti paletti geht. Sie ist mit einem Impresario ins Hotel Sacher gegangen. Ah ja? Na ja, es ist vernünftig. Ein jeder muss sein Fortkommen im Auge haben. Es ist mir ganz lieb, dass sie nicht mehr gekommen ist. Da kann ich mal ruhig schlafen. Sie essen Gugelhupf, Herr Sand. Gibt's denn auch noch einen für mich, Frau Pünkersti? Das ist aber schön, dass ich Sie treffe, Herr Sand. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bin der Schriftsteller August von Kotzebue. Grüß dich, Hand. Hab die Ehre, ich bin die Frau Pünkersti. Und sie macht die besten Kugelhupf zwischen Herrn Als und Otterkring. Sehr erfreut. Doch nun zu Ihnen, Herr Sand. Ich habe viel über Sie nachgedacht. Na, wird sich so gehören, schließlich habe ich Sie umgebracht. Oder besser hingerichtet. Herr Sand, hören Sie. Und die anderen Herrschaften brauchen ihre Ohren auch nicht zu verschließen. Sie schon gar nicht, Herr von Gens. Also, Herr Sand, wie war das doch mit Ihnen? Da ist der Funke, welcher in die Seele eines entzündlichen Jünglings fällt und einen Feuerbrand entfacht. Der von wo auch immer in sein Gemüt gefahrene Auftrag, sich einen großen Mann als Gegner auszumachen und denselben zur Strecke zu bringen. Da ist die Entwerfung eines kühnen Planes und die weite Anreise zwecks Ausführung desselben. Am Schlusse dann die Ströme von Blut aus der Brust des großen Mannes, die die Bühne überschwemmen. Das läuft und läuft und tropft und tropft. Ja, so schlachtete Brutus den Cäsar hin. Würde der Herr Intendant Goethe dieses auf seine Bühne bringen, da könnte er zeigen, was für ein Regisseur er ist. Aber der Herr Goethe ist mit Verlaub ein Scheißer. Als Intendant will er nirgends anecken. Der hat nichts auf die Bühne gebracht, was irgend konnte Anstoß erregen bei Hofe. Irgendwelche Anspielungen auf Personen und Zustände, da hat er erbarmungslos gestrichen oder seinen eigenen Mist hineingeschrieben. Der hat sich's gerichtet, wie er's brauchte und wie's genehm war. Er war ein Braver. Da war ich schon ein anderer Kerl. Ich kann von mir behaupten, dass ich in meinen Stücken manches kesse Wort gesagt habe und keine Angst vorm Anstoß hatte. Ich habe die feudalen Zustände lächerlich gemacht, doch niemals gehässig, sondern immer liebenswürdig, wie sich's gehört. Und wie man's machen muss, dass einem die Leute auch tun zuhören und nicht verschreckt werden und sich verstocken und taube Ohren kriegen. Und dass man sie nicht aus dem Theater jagt, weil man doch die, so einmal verjagt sind, nie wieder reinkriegt ins Theater. Nein, alles muss lieb und behaglich bleiben und fröhlich zugehen, auch wenn's Blut in Strömen fließt. Selbst der Herr Goethe konnte nicht umhin, in meinen Stücken den frischen Blick ins wirkliche Leben zu loben, den glücklichen Griff für die interessanten Seiten desselben und die sehr kernige wahre Darstellung. Ja, was ich 20 Jahre halte und die Neigung des Volkes habe, müsse schon etwas sein. Hier irrt Goethe nicht, aber als Intendant war ein Scheißer. Wobei ich zugebe, dass es kein Vergnügen ist mit der Zensur. In Wien hatte ich schon Schwierigkeiten mit dem Satze, ich will nach Russland, dort soll es brav kalt sein. Keiner konnte mir sagen, was daran anstößig sei. Ich fragte auch nicht weiter, weil das nur noch mehr verärgert. Ich ließ einfach sagen, ich will nach Russland, dort wohnen lauter ehrliche Leute. Und die Zensoren waren's zufrieden, froh und glücklich. Und einer fragte mich, warum ich das nicht gleich so geschrieben hätte. Der neue Satz wäre eine viel bessere Dichtung. Glaubt mir, die Zensoren haben nur eins im Sinn, unsere Stücke zu verbessern. Herr Sand, ich bitte Sie daher um die Überlassung der Rechte an Ihrem Schicksal, denn ich will daraus gelegentlich ein Stück machen. Hören Sie endlich auf, Herr von Kotzebue, und essen Sie mit uns Kugelupf. Ich habe das dumme Gefühl, Herr von Gens, dass Sie nur ungehalten sind, weil Sie meinen, Sie kämen in meinem Stück nicht vor. Essen Sie Kugelupf, Herr von Kotzebue, und beleidigen Sie die Frau Bünkerstein nicht. Vielleicht lasse ich Sie in meinem Stück vorkommen. Wer weiß? Aber wenn, ist immer noch nicht gesagt, welche Figur ich Sie machen lasse. Da sehen Sie, wie wir Dichter das Leben in der Hand haben. Die Sache im Griff haben, wie man so schön sagt. Ach so, die Frau Fanny. Grüß Ihnen, Frau Bünkerstein. Bussi, meine Herren, und ein extra Bussi für den Herrn Hofrat. Ich hab müssen noch reden mit dem Herrn Impresario. Wir haben ihn heute Abend perfekt gemacht. Den Kontrakt, dass er mich protegiert in Amerika und auch in Berlin und in Buenos Aires. Wenn ich bloß wüsste, wo das liegt. Es wird sicher ein ziemliches Stück über St. Pölten raus sein. Und warum kommst du heute Nacht nochmal? Wollten wir nicht noch einen Aufopfer machen, Herr Hofrat? Es ist möglicherweise der letzte für lange Zeit. Vielleicht geht's erst dann wieder, wenn meine Karriere aus ist. Setz dich und iss ein Kugelhupf. Jö, einen Kugelhupf. Die Kugelhupf von der Frau Bünkerstin sind einwandfrei. Herr Sand, wie wär's denn nun mit der Überlassung der Rechte für ein Drama mit dem Titel Dichter und Mörder oder die Ermordung des Dichters August von Kotzebue, dargestellt von ihm selbst? Was für wirkungsvolle Szenen ich schon in meinem Kopf habe. Mein Tod allein ist ein Fressen für einen echten Dramatiker, wie ich einer bin. Mit dem Stücke schlage ich sie alle. Ich möchte beinahe sagen, was Besseres als ermordet zu werden, konnte mir gar nicht passieren. Und irgendwie bringe ich sie auch schon noch unter in dem Stück Herr von Gentz. Sie sind ein Dichter? August von Kotzebue, meine Gnädigste. Entzückt, Herr von Kotzebue. Würden Sie auch für mich ein Stück schreiben? Gelegentlich eine Rolle, wo ich spielen könnte, wenn es einmal aus ist mit dem Tanzen auf die Spitzen. Ich muss Sie darauf aufmerksam machen, dass ich tot bin. Und als Toter nur begrenzt leistungsfähig. Was mich nicht abhalten soll, mich Ihnen in der von Ihnen gewünschten Weise gefällig zu erweisen. Sehr liebenswürdig. Bussi, Herr von Kotzebue. Verdammt nochmal, wird hier nur Kugelhupf gegessen oder nur dumm rumgequatscht? Ich kann diesen Mist einfach nicht mehr hören. Also der Herr Hofrat tut sich sehr alterieren, ne? Er ist ganz schön wütend. Wissen Sie, Herr Sand, er hält sich seit Langem für die Hauptperson und weiß noch nicht, dass die Dramaturgie längst anders entschieden und ihn zu einer Chargenrolle verurteilt hat, zu einer lächerlichen Episodenfigur, ganz unten stehend auf dem Theaterzettel. Eine Wurzen, wie der Fachmann sagt, eine Wurzen der Weltgeschichte. Das ist der Herr Hofrat von Gentz. Es wird ein böses Erwachen für ihn geben. Und woher rührt das? Es ist begründet in einer mangelnden Kenntnis der Dramaturgie. Doch keine Bange, irgendwie bring ich sie schon unter, Herr von Gentz. Ich bin schließlich ein approbierter Dramatiker. Und auch mich uns nicht vergessen, Herr von Kotzebue. Wie könnte ich, Verehrteste? Bussi, Herr von Kotzebue. Und auch für dich, Bussi, Herr Hofrat. Ihnen habe ich doch von Herzen lieb. Jetzt wird Kugelhupf gegessen. Oder setzt was. Und das sage ich als Preuße, der ich mal war. Na, wie lange ist das her? Was waren das für Zeiten? Was ist das? Was sehe ich da in der Zeitung? Revolution in Frankreich. Sozusagen mit Ihrer gütigen Erlaubnis, Herr Hofrat. Abdankung Karls des Zehnten. Und damit Ende der Bourbonenherrschaft. Ja, so kann es gehen, Herr Hofrat. Wissen Sie, dass ich es war, der die Bourbonen auf den Thron gesetzt hat? Und wissen Sie, was das Schreckliche an der ganzen Sache ist? Dass ich das aus der Zeitung erfahren muss. Aus der Zeitung, da war ich der Erste, dem solche Nachrichten zur Kenntnis gegeben wurden. Ja, das waren eben die Zeiten damals. Sie werden doch deswegen nicht grantig werden, Herr Hofrat, hein? Aber wenn ich so denke, wer ich mal war. Wir haben alle schon bessere Zeiten gesehen, Herr Hofrat. Seien's nicht grantig. Wenn ich denke, wer ich mal war. Darüber darf keiner nachdenken. Denn dann ist es aus mit ihm. Was machen Sie denn da, Herr Sand? Ich lege meine Waffen ab. Jö, der Herr Sand ist ja gespickt mit Dolche. Ich muss das Zeug loswerden, es stört beim Essen. Kann ich noch einen Gugelhupf haben, Frau Pünkerstein? Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Auch. Ja. Ja. Gentz oder Alles Paletti. Hörspiel von Helmut Beetz. Dramaturgie Hans Bräunlich. Gens, Hans Teuscher. Fanny Essler, Andrea Nürnberger. Kotzebu, Horst Bollmann. Saalfrank, Horst Hiemer. Metternich, Gerd Michael Henneberg. Schmädike, Dieter Wien. Sand, Martin Seifert. Frau Pünkösdi, Anni Stöge. Kutscher, Hans Madin. Musik, Jürgen Ecke. Schnitt, Alexander Brennecke und Arne Merten. Ton, Eva Lau. Regieassistenz, Ingrid Hauschild. Regie, Fritz Köhler. Sie hörten eine Produktion vom Funkhaus Berlin aus dem Jahr 1990.